Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche, die mit einer freien Themennacht beginnt. Also ihr könnt euch hier bei uns melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Nina. Und Nina ist 52. Hallo Nina. Ja. Hallo Domian. Hallo Nina. Schön, dass du da bist. Ich rufe an, weil ich erzähle erstmal meine Geschichte. Ja, gerne. Und zwar geht es darum, ich lebe schon sehr, sehr lange alleine, 10 Jahre, und war sehr schwer erkrankt an Krebs und habe 4 OPs hinter mir. Und habe diese ganze Zeit auch alleine durchgezogen, weil ich also keine Familie habe. Keine Freunde? Und ich habe meine beste Freundin leider nach der Krebszeit verloren, weil sie hat gesagt, ich hätte sie mich dermaßen verändert, sie kam da wohl nicht mit klar. Das muss wohl eine Zeit gewesen sein, wo ich sehr aggressiv gewesen wäre. Welche Art der Krebserkrankung hattest du? Das war Gebärmuttermundkrebs. Ja. Ja, und dann wurden noch Lymphknoten weggenommen und alles. Und naja, auf jeden Fall lief dann nach der Krebs-OP ist was falsch gelaufen. Der Darm, der riss mir dann immer, der ist falsch eingelegt worden oder wieder zurückgelegt worden. Und dann wurde der noch porös durch die ganze Chemo und Bestrahlung. Nun ja, und ist jetzt lange Zeit her, 8 oder 9 Jahre schon. Und meine Lust auf Sex, sag ich mal, die ist ganz weg. Und man hat mir im Krankenhaus, ist ein Arzt auf mich zugekommen, der mir doch nahegelegt hat, mich irgendwann nochmal operieren zu lassen, weil da wäre leicht was schief gegangen. Und deshalb wäre mir ein körperlicher Sex im Moment nicht möglich. Naja, aber ich war so schlecht drauf. Ich habe dann gedacht, ach naja, was soll's, brauchst du jetzt sowieso nicht. Naja, und auf jeden Fall, so im Laufe der Jahre habe ich auch festgestellt, dass ich kopfmäßig überhaupt nicht bereit dazu bin. Ja. Also vorher war ich ganz anders und ist halt so geblieben. Ja. Ja, und dann habe ich halt Annoncen aufgegeben und dass ich halt vielleicht einen Mann mitbekomme, der auch sowas hat wie ich. Aber da muss ich leider sagen, ich habe das 2-mal gemacht und es ist ganz schlimm, was sich da meldet, und die sind auch schon teilweise psychisch krank. Das musst du mir erstmal erklären, damit ich es richtig verstehe. Bist du denn richtig geheilt jetzt von der Krebserkrankung? Von meiner Krebserkrankung bin ich geheilt, ich habe viele Nachfolgeerscheinungen. Ja, und vielleicht erzählst du dir erstmal die Nachfolgeerscheinungen? Nachfolgeerscheinungen sind, mein Darm ist mir 3-mal gerissen, der ist genäht worden, bin also zweimal operiert worden daran. Und der hat jetzt Vernarbungen. Also kann ich mein Essen nicht mehr so zu mir nehmen wie vorher, sondern muss mehr flüssig essen. Ah, verstehe. Und ein bisschen dadurch abgenommen, aber das geht alles noch. Aber der Grund des Anrufes ist die Sexualität. Genau. Und ich wünschte mir einmal, dass auch ein Mann mal auf mich zukommen würde, der sich trauen würde. Oder überhaupt, ich habe mir auch erhofft, wenn ich dich mal anrufe in deiner Sendung, dass es ganz viele Männer hören. Wir müssen es noch mehr klären, weil ich es auch noch nicht richtig verstanden habe. Ja. Ist es denn so, dass du jetzt sowohl Lust auf Sexualität hast und sie auch wieder leben könntest? Oder geht das nicht? Nein. Warum geht das nicht? Gar nicht. Warum nicht? Ich habe einige Männer kennengelernt, gesunde Männer, und die haben das auch überhaupt nicht verstanden. Und dann entstand bei mir so ein Druck, wenn ich mit denen aus war oder mal einen Kaffee trinken. Und ich habe gemerkt, nein, ich kann nicht. Es geht absolut nicht. Aber du könntest körperlich Sexualität erleben? Nein. Warum nicht? Ich muss mich erst operieren lassen. Ah, siehst du, das war noch nicht ganz klar. Was müsstest du operieren lassen? Ich müsste mich operieren lassen. Kann ich das jetzt so ganz offen so sagen? Ja, klar, natürlich. Ja. Also die haben mir, ich bin natürlich längst am Bauch aufgeschnitten worden und fast bis zum Herzen oben hin. Mhm. Und ja, die haben mir Lymphknoten entnommen. Mhm. Und dann haben die beim Zusammennähen, sag ich mal, den Scheideneingang von innen viel zu weit zusammengenäht. Also da geht gar nichts mehr. Verstehe. Das heißt, für einen normalen Geschlechtsverkehr ist es zu eng und es würde dir total wehtun. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nein, geht gar nicht. Mhm. Das geht gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich könnte ja eventuell mich für jemanden, wenn ich den sehr liebe, operieren lassen. Ja. Was ich auch noch nicht verstanden habe, ist, du hast auch eine Sehnsucht nach körperlicher Sexualität. Nee. Überhaupt nicht. Ich habe nur Sehnsucht nach einem Partner. Ja, weiß ich ja nicht. Hätte ja sein können, dass du trotzdem auch eine körperliche Sehnsucht hast. Gar nicht. Gar nicht. Ich vermisse nur Schmusen und dass jemand da ist und dass es wirklich trotzdem eine Beziehung geben kann, auch ohne Sex. Ich weiß das, aber wie will man denjenigen kennenlernen? Geht ja gar nicht. Ne? Und ich habe mir gehofft, dass ein paar Männer wirklich zuhören heute Abend und dass mal einer sagt, hey, da hat einer angerufen, die denkt genauso wie ich und ich melde mich da auch mal. Ja. In der Regel, Nina, du weißt ja, dass wir nicht hier Kontaktbörse spielen. Nein, ich weiß. Ja, nur immer in sehr schwierigen und sehr komplizierten Fällen. Das ist jetzt bei dir sicherlich auch so ein Fall, der schon besonders ist, da hast du recht. Insofern möchte ich dir sehr gerne entgegenkommen. Also es geht letztendlich darum, dass du einen Mann findest, der darauf verzichtet, mit dir den klassischen Geschlechtsverkehr zu leben, sondern es geht dir um Erotik, um Innigkeit, Zärtlichkeit und so weiter. Ja, genau. Mhm. Genau. Aber du wärst unter Umständen auch bereit, die Scheide nachträglich operieren zu lassen für einen Partner, sodass dann die Sexualität wieder funktionieren könnte. Dann müsste ich den aber wirklich erst länger kennen. Natürlich. Ja. Also wenn ich ihn lieben würde, dann würde ich eventuell machen. Aber ich wünsche mir eher einen Partner, der auch krank ist. Mhm. Also der das auch das gleiche Leiden hat wie ich und sagt, bei mir geht das nicht mehr. Ich hatte auch, weiß ich nicht, eventuell Hodenkrebs oder irgendwas. Und boah, das wäre die Partnerin für mich, das wäre toll. Ne? Wo wohnst du denn? So grob. Ich wohne im Raum Essen. Im Raum Essen, also Ruhrgebiet. Mhm. Ja, genau. Mhm. Okay, Nina, lassen wir es mal so stehen. Ja. Derjenige, der sich da angesprochen fühlt, hat sich ja so angesprochen gefühlt, der da für in Frage käme. Und mal gucken, was passiert. Und dann würden wir natürlich gerne den Kontakt herstellen. Ja? Ja, das machen wir sehr gerne. Ich verspreche es dir. Ja, würde ich mich freuen. Ja, Nina, dann wünsche ich dir alles Gute und vielleicht kommt ja was bei rum. Dankeschön. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Jens. Jens ist 25. Guten Morgen, Jens. Nee, Sven. Ach, nee, hier steht Jens. Aber du heißt Sven. Ja, richtig. Sven. War aber eben auch schon falsch von dem, mit dem ich vorher gesprochen habe. Aber 25 stimmt. Ja. Gut. Um was geht's denn bei dir? Und zwar geht es um Folgendes, auch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe zwei Beziehungen gehabt in meinem Leben. Eine 4,5 Jahre, eine 3,5 Jahre. Mhm. Und in den Beziehungen bin ich ja sehr verletzt und enttäuscht worden. Inwiefern? Stichwort? Ja. So ungefähr? Fremdgehen, belogen, betrogen, alles, was dazu gehört. In beiden Beziehungen? Ja, in beiden Beziehungen. Zu 99% gleich. Mhm. Und ja, nach den Beziehungen habe ich dann erstmal gesagt, keine Lust mehr. Mhm. Hab mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen eingemauert. Wie lange bist du jetzt solo? 1,5 Jahre. Ja. So, und hab mich da auch ein bisschen abgegrenzt von was Gefühle angeht und sowas. Hatte ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Hab dann, ja, mit der Zeit hat sich da immer was angebahnt. Hab da mit mehreren Mädels was am Laufen gehabt. Und hab auch nicht mehr an Gefühle in dem Sinne gedacht. Und dann ist es halt doch wieder passiert nach einer ganzen Zeit, dass ich mich dann doch in eine von denen verliebt habe. Mhm. Und was ja schön ist. Ja, auf der einen Seite schon. Aber auf der anderen Seite habe ich mich mit der ganzen Sache nicht gut gefühlt, weil ich halt auch, ich bin in der Hinsicht, muss ich ehrlich sagen, Arschloch gewesen, weil ich einfach auf Gefühle von den Frauen auf Deutsch gesagt geschissen habe und gesagt habe, ich denke nur an mich und ich habe keine Lust mehr auf die Fresse zu fliegen. Mhm. Und dann habe ich aber jetzt wieder Gefühle bekommen für eine von den Damen. Aber jetzt aktuell, das läuft gerade. Ja, ich habe heute Abend versucht, mit ihr über das zu reden, was ich eigentlich gemacht habe und ja, bin damit vor die Wand gefahren. Und was hast du denn gemacht? Ja, ich habe ihr gesagt, dass es da noch jemand anders gab, dass ich quasi in der Zeit, wo ich war, schon mit ihr lief und sie da nichts von irgendjemandem anderen wusste, habe ich ihr gesagt und ja, das war's dann. Heute Abend ist gelaufen. Also, du hast dich wieder verliebt und du bist dieser Frau, in die du dich ein bisschen verliebt hast, schon gleich fremdgegangen. Ja. So war's. Also, es war... In den letzten Monaten, so ungefähr. Genau. Und das hast du jetzt der Frau heute gebeichtet? Ja, noch nicht mal alles. So weit ist es gar nicht gekommen. Da wolltest du schon gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Wie lange warst du denn jetzt mit der so ein bisschen liiert? Warst du liiert überhaupt? Kann man so nicht sagen. Es wäre jetzt dazu, bei ihr, jetzt wäre es da so zu gekommen. Also wie lange lief das denn schon so ein bisschen? So ein bisschen lief es jetzt ein halbes Jahr. Und kennen tue ich sie halt seit einem Jahr. Ja, und wie oft bist du dann auch bei anderen Frauen gewesen? Ich hab jetzt nicht gezählt. Also naja. Ich hab da 10-mal, 5-mal, 2-mal? Also unter 10-mal ist es wohl gewesen. Naja, also, zunächst einmal, wenn ihr nicht zusammen wart, wart ihr nicht zusammen. Dann kannst du machen, was du willst. Ja, und... Ja, oder? Wo ist das Problem? Ja, ich hätte es, nach ihrer Ansicht hätte ich es nicht machen dürfen. Aber sie hat, warum hast du es denn gemacht? Ja, weil ich halt... Weil du Bock hattest gesagt, oder weil du einfach der Frauenwelt einen auswischen wolltest? Nee, es ist noch nicht mal so, dass ich sage, ich räche mich jetzt irgendwie an der Frauenwelt oder sonst irgendwas. Es ist einfach, ich habe gefühlsmäßig einfach gesagt, ich nehme keine Rücksicht auf Gefühle von anderen. Ich denke an mich selber. Okay, Sven, aber über was reden wir? Ihr wart nicht zusammen. Da lief irgend so eine Liebelei. So erklärst du mir das. Dann kann man machen, was man will. Dann müsstest du ihr das gar nicht mal beichten. In dem Moment, wo du sagst, okay, komm, wir entscheiden jetzt, dass wir zusammen sind, dann sind die Karten anders gesteckt. Ja, soweit war es ja, aber das war es ja. Das war so mittendrin quasi. Und ja, okay, ja, gut. Warst du denn in die verliebt, so oder was? Grenzmaß. Ja. Ja. Und die hat jetzt gleich gesagt, nee, komm, dann vergessen wir es. Ja, auf Wiedersehen. Ja, doof gelaufen, ne? Hat mich rausgeschmissen. Doof gelaufen. Ja, und jetzt weiß ich hier, ich will es irgendwie immer noch nicht wahrhaben oder will es auch nicht aufgeben. Ja, vielleicht beruhigt sich das ja auch nochmal. Ich weiß ja nicht, wie die Frau euren Kontakt gesehen hat. Die hat ja, den vielleicht schon eher näher gesehen, oder wie? Ja, richtig. Ja, gut, dann ist das natürlich wirklich blöd. Ich weiß nicht. Auf der einen Seite sage ich jetzt ja, jetzt bist du schon wieder auf die Schnauze geflogen. Ja, durch deine eigene Schuld. Ja, im Endeffekt schon ein bisschen, aber auf der anderen Seite sage ich mir, ja, ich gebe da noch nicht immer zu viel rein von Anfang an, weil ich habe, das war vielleicht mein Fehler in den letzten Beziehungen. Komm, jetzt jammer mal nicht rum. Du hast jetzt mal in deinen ersten Beziehungen da Mist erlebt. Das respektiere ich auch. Diese Geschichte, die du mir jetzt gerade erzählt hast, das ist einfach blöd gelaufen. So würde ich das, hat die Frauenwelt nicht Schuld und ja, du hast es vielleicht nicht richtig geregelt, aber es ist jetzt auch nicht so der schwere Schicksalsschlag. Da kannst du jetzt eins machen, dass du versuchst vielleicht doch nochmal um die Frau zu werben, wenn die ihre erste Wut vielleicht ausgedampft hat. So, und wenn das nicht geht, dann musst du dir einfach das nächste Mal vornehmen, wenn du dich auf eine Frau einlässt und die nett findest, dass es dann klarer ist, wir sind zusammen und dann seid ihr auch zusammen. So. Ja, das ist bei mir aber so eine Sache. Das ist ja das Schwierige an der ganzen Situation selbst. Ja. Deshalb hat sich das ja schon alles so angebahnt, weil ich mich da ziemlich schwer tue bei dem, was da passiert ist. Bei wem? Bei was? Ja, nach dem, was ich durchgemacht habe, ist es bei mir ziemlich schwer, dass ich so weit überhaupt komme. Deshalb. Ja, Sven, du kannst dich doch nicht dein Leben lang auf deine Vergangenheit berufen, was du durchgemacht hast. Das ist aber, ich wehre mich da ja auch gegen, aber es funktioniert nicht. Ja, da musst du es immer und immer wieder neu versuchen. Was reden wir? Ja, und dann habe ich jetzt gemacht und fall wieder damit auf die Schnauze. Ja, weil du dich falsch verhalten hast. Du hast dich falsch verhalten, nicht die Frau. Offensichtlich haben sich in deinen ersten Beziehungen die Frauen falsch verhalten. Diesmal hast du dich falsch verhalten. So, Fehler sind dazu da, dass man daraus lernt. Da musst du das nächste Mal klarere Verhältnisse schaffen für dich und auch für die Frau, mit der du zu tun hast. Oder? Ja, irgendwie schon. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch machen soll. Ob ich da jetzt... Ja, du, wenn dir viel gelegen ist an der Frau, dann wartest du mal jetzt ein paar Tage und dann sprichst du sie nochmal an. Und sagst, dass es dir leid tut und dass dir das für dich das nicht so klar war, dass ihr zusammen wart, aber dass du große Gefühle für sie hast und gern mit ihr zusammen sein möchtest. Wenn es nicht funktionieren sollte, ja, dann war es nochmal eine Niederlage. Dann, ja. Das ist dann so. Wirst noch viele Niederlagen. Natürlich wieder. Ja. Nach unten. Ja, Sven, du bist 25 Jahre alt. Ich sag dir, du wirst noch sehr, sehr viele Niederlagen in deinem Leben erleben. So wie wir alle die Niederlagen erleben. Da musst du dann durch. Okay. So. Jetzt wünsche ich dir, dass es sich vielleicht doch wieder einrenkt mit der Frau und dass du wieder Hoffnung schöpfen kannst. Ja, das wünsche ich mir auch, aber es fällt mir so schwer, irgendwie da jetzt noch immer irgendwas Positives da rein zu interpretieren, ja. Weil... Musst du, sonst wirst du der ewige Jammerlappen. Ich sag's dir. Du musst da jetzt positiv rangehen. Okay. Toll, toll, toll, alles Gute, Sven. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Niki und Niki ist 23. Guten Morgen, Niki. Hallo, Domian. Niki, was geht's denn bei dir? Also bei mir ist eine ganz chaotische Geschichte. Ich habe letztes Jahr im September habe ich in einer Kneipe bei mir in Nürnberg einen Soldaten kennengelernt, einen amerikanischen. Und wir waren dann 8 Monate zusammen, haben eigentlich jedes Wochenende immer nur Party gemacht und also wir haben uns auch ausschließlich nur am Wochenende immer gesehen. Bin dann von ihm schwanger geworden. Wie das, bitteschön? Ungewollt, ehrlich gesagt. Also ist mir völlig klar, aber wie, schon mal was gehört von Verhütung? Ich habe die Pille auch genommen. Ja. Aber das war ein Zeitpunkt, da habe ich 3 verschiedene Antibiotikas nehmen müssen und haben dann nicht zusätzlich verhütet, also das war auch klar mit meiner Schuld. Oder unsere Schuld. Ja, kennen wir als Männer ja schon, dass das nicht irgendwie gut zusammenpasst, Antibiotika und Pillen. Ja. Aber nun gut, du bist schwanger geworden. Genau, haben uns dann beide für das Kind eigentlich entschieden. Also ich war zuerst für eine Abtreibung, aber er hat dann gemeint, nee, auf keinen Fall. Er hat auch immer gesagt, wie sehr er mich liebt. Ist dann aber kurz nach der Schwangerschaft, musste er nach Afghanistan gehen zum Kriegseinsatz, wusste ich aber auch schon vorher, für insgesamt 1 Jahr lang. Während er in Afghanistan war, haben wir täglich E-Mails geschrieben und auch telefoniert über Skype. Und er hat mir jeden Tag gesagt, wie sehr er mich doch liebt, dass er mich heiraten möchte und die Tage zählt, um mich wiederzusehen. Nee, jetzt ist es soweit. Das Kind ist jetzt seit dem 17.01. hier. Ja. Er kam am 20.01., das war ein Donnerstag. Aber ist doch noch kein Jahr weg? Nee, 6 Monate. Er hat jetzt 2 Wochen Urlaub bekommen so. Fürs Kind. Ah ja, War dann da, hat mich im Krankenhaus auch besucht. Am Samstag bin ich entlassen worden und dachte, ja, jetzt machen wir uns eine schöne Zeit zu Hause. Kind war, ist aber gesund. Kind ist gesund, passt alles. Super, ja. Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Und dann war das so, dass er am Samstag was getrunken hat, dann hat er am Sonntag was getrunken, also geht einfach zur Pizzeria, holt sich 7 Bier und eine Flasche Wein für sich alleine, setzt sich dann vom Computer den ganzen Tag und ist nur am Saufen. Montag war ich dann 1 Stunde mal nicht zu Hause, da hat er dann habe ich ihm das Kind halt gelassen, weil ich mal einkaufen war mit meiner Mutter, kam nach Hause, habe dann seinen Augen gesehen, dass er was geraucht hatte. Also Haschisch oder sowas? Bestimmt, Mariana. Ja, irgendwie sowas. Und naja, dann hat er mir Montag gesagt, ach ja, übrigens mein Cousin aus Amerika kommt jetzt ganz spontan zu Besuch. Stopp mal, meinst du, dass der in dem Raum geraucht hat, in dem das Kind lag? Gerochen habe ich nichts, aber es ist ja schon allein unverantwortlich, dass er überhaupt absolut was raucht, wenn er das Kind alleine bei sich hat. Sehe ich auch so, ja, genau, ja. So, es kommt ein Cousin aus USA. Genau, der kommt zu Besuch und es war angeblich alles total spontan, was ich ihm natürlich auch nicht geglaubt habe, aber ich bin nicht weiter darauf eingegangen, weil ich das nicht zur Eskalation bringen wollte. Habe das dann alles einfach so akzeptiert und hingenommen. Seitdem der Cousin dann da ist, wurde alles nur noch schlimmer. Also die sind nur noch weg, jeden Tag am Saufen. Ich hocke den Tag über allein mit dem Kind daheim, die schlafen ihren Rausch aus. Abends gehen sie dann weg, kommen früh entweder um 6 oder mal um 11 mittags erst nach Hause, total betrunken. Habe jetzt auch noch mitbekommen, am Montag war das, da habe ich geschlafen, am Dienstag habe ich geschlafen in meiner Wohnung und sie kamen irgendwann nach Hause. Und dann habe ich gehört, wie er im Wohnzimmer seine Ex-Freundin angerufen hat und gemeint hat, er vermisst sie doch so sehr, wann sie sich endlich wieder treffen können. Mhm. Bin natürlich gleich ins Wohnzimmer, habe auf den Laptop geschaut, mit wem er da telefoniert. Ja. Habe eben dann Kathi gelesen und der gleich eine E-Mail geschrieben. Ja. Und sie hat dann gesagt, ja, sie haben miteinander geschlafen, eben am Freitag, wo ich im Krankenhaus war. Ach, guck. Auch eine Deutsche? Eine Deutsche, ja. Sie meinte, sie will aber überhaupt nichts von ihm. Das sind einfach nur noch Freunde, die ab und an miteinander schlafen. Mhm. Und er hat gesagt, er wohnt im Hotel, er ist nur mit einem Kind da und er ist mit mir überhaupt gar nicht zusammen. Ja, Niki. Jetzt am Freitag ist mir alles zu viel geworden. Da kam er wieder sehr spät nach Hause. Mhm. Und ist dann auch etwas aggressiv geworden und dann habe ich das Kind gepackt, bin zu meinen Eltern gegangen, bin da jetzt seit Freitagmittag und er hat sich noch nicht gemeldet oder noch nicht wirklich, eine kurze SMS kam mal. Wie lange ist er denn dann noch hier auf Urlaub? Bis Samstagmorgen. Samstag. Und heute habe ich ihn angerufen und er hat auch gar nicht wirklich einen Anschein gemacht, als würde er uns sehr vermissen, hat nur gemeint, ja, ich kann ja vorbeikommen, wenn ich möchte, ist ja meine Wohnung. Soll ich dir mal meinen spontanen Eindruck sagen? Ja. Den kannst du vergessen. Ich weiß es nicht. Ich meine, mein inneres Gefühl sagt es mir auch, aber jetzt, wie ich auch wie ein Kind, hoffe ich, dass sich vielleicht doch nochmal irgendwas ändert. Na, aber was du mir gerade schon erzählt hast, das ist euer gemeinsames Kind. Du bist im Krankenhaus, du bist noch im Krankenhaus in der Pension mit einer anderen. So war's. Ja. Ja, der geht nur saufen, während er hier eigentlich ist, um sich um dich und um sein Kind zu kümmern. Der lässt seinen Cousin oder wer immer das sein mag, kommen und die gehen noch zusammen saufen oder wer weiß wo sonst noch hin. Ja, ich wette, das war auch abgemacht seit mehreren Monaten so. Schon. Und da hast du noch die Illusion, da könnte irgendwas hinter sein? Aber das sind halt, er hat wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Ich meine, ich war leider ist auch der Krieg mit ihm gemacht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, er sagt mir so liebe Sachen übers Internet die ganze Zeit. Und zu meiner Familie hat er auch so oft E-Mails geschrieben, wie sehr er sich doch auf uns alle freut, damit wir Familiendinge machen, Kaffee trinken. Okay, das Sagen und das Schreiben ist eine Sache. Aber wieso macht man sowas? Dann genau, hat ein Bild von mir im Geldbeutel, hat mir einen ganz tollen iPod als Geschenk geschenkt. Einfach ja, aber so. Entscheidend ist doch im Leben, wie sich ein Mensch einem anderen gegenüber verhält. Worte finde ich gar nicht wichtig. Taten sind wichtig. Ja. Der kann ja, weiß ich, wenn der in Afghanistan sitzt, dass er irgendeine sentimentale Ader hat oder dich irgendwie bei der Stange halten will, ich weiß es nicht, irgendwas in ihm angerührt ist und dann schreibt er dir solche Sachen. Aber mehr demaskieren kann er sich ja gar nicht als jetzt, so wie du es mir gerade geschildert hast. Ja, es ist halt sehr verletzend alles. Eigentlich müsste er ja diese Zeit, das ist ja eine kostbare Zeit, nutzen. Für dich und das Kind, während er aus dem Kriegsgebiet hier in Deutschland ist. Das hatte ich erhofft, ja. Und jetzt Samstag fliegt er wieder runter, sagst du, für 6 Monate? Nochmal für 6 Monate, so. Genau, und dann ist er fertig damit. Und dann, was will er dann machen? Ja, geplant war es eigentlich, also was wir vorher darüber geredet haben, er wollte für mich seinen Job ändern, damit er näher an meinem Wohnort stationiert werden kann, wollte mich heiraten, damit wir zusammenziehen können. Mhm. Und angeblich hat er seinen Vertrag auch nur für mich verlängert, weil er wollte eigentlich im Juni schon mit mir nach Amerika ziehen. Und ich habe gemeint, es ist mir noch viel zu früh, weil ich ihn eben noch nicht lange kenne. Ach so, das heißt heiraten und all Job verändern und so, nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Nee, auch in Deutschland. Aber er wollte dann, dass du mit nach Amerika kommst. Genau, aber ich habe gesagt, erst frühestens in 3 Jahre, weil ich erst noch eine Lehrstelle hier in Deutschland machen möchte. Ich würde dir vorschlagen, Niki, nutze jetzt die paar Tage noch, während er hier ist, und sucht das ganz offene und konfrontative Gespräch auch. Das habe ich schon so oft versucht. Er hört mir immer nie zu. Ich meine, und vor allem er ist ja dauernd betrunken. Ich habe ehrlich gesagt sogar Angst, in meine Wohnung zu gehen. Ich bin, wie gesagt, immer noch bei meinen Eltern. Und mein Vater meint auch, schmeiß ihn sofort raus. Meine Mutter meint, nee, auf keinen Fall. Das kommt zu einer Eskalation, wenn ich da jetzt hingehe und ihn rausschmeiß. Hm. Ich meine, eigentlich ist es ja auch ein Witz, dass ich ihn in meiner Wohnung lasse. Absolut. Ich flüchte aus meiner eigenen Wohnung. Absolut. Aber mit dem gemeinsamen Kind. Ja. Auch wenn er am Telefon ist, erwischst du ihn niemals in einer nüchternen Stunde? Ich weiß nicht, wie gesagt, vorhin habe ich ihn angerufen, hat er nur gemeint, wie gesagt, ich kann kommen, aber er wird nicht da sein, er geht mit seinem Cousin jetzt wieder in die Stadt. Niki, was willst du denn von dem, Mensch? Ich habe dann gemeint, ja, vielleicht komme ich, jetzt habe ich übers Internet geschaut, er scheint aber immer noch nicht zu Hause zu sein, das heißt, ich würde jetzt immer noch warten. Ja, also, ich würde ihn morgen nochmal anrufen und ihn klarstellen. klar die Frage stellen, was willst du eigentlich von uns? Willst du, dass wir zusammen sind? Das ist die Frage. Willst du, dass wir zusammen sind? Da würde er sicherlich wieder mit Ja antworten, aber... Nee, dann soll er dir dieses Verhalten erklären. Dann sagst du, unter den Bedingungen möchtest du aber nicht mit ihm zusammen sein. Du meinst auch nicht, dass sich da irgendwas ändern würde, wenn er sich jetzt schon so verhält? Ich bin auf absolute Warnhaltung eingestellt, nach dem, was du gesagt hast. Da ist aber auch nicht ein Fitzelchen an Hoffnung oder irgendein... Ja. Das ist nix, das ist nur gruselig ist das. Ich habe halt auch gehofft, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe, dann kämpft er vielleicht, dann merkt er vielleicht, dass er uns verliert. Ach, aber vielleicht ist ihm das so ganz recht, dass du weg bist. Er kann da saufen und huren gehen und du störst hier nicht dabei. Ja, so ähnlich hat seine Ex-Freundin auch geschrieben, dass er sich niemals ändern wird und dass er sich jetzt freut, dass er sturmfrei hat. Ja, siehst du. Und deine Eltern sagen auch, schieß ihn in den Wind. Ja. Aber es ist halt schwer, gerade jetzt, wenn man auch noch ein Kind hat. Klar. Aber ich meine, was bleibt dir anders übrig, als der Realität ins Auge zu schauen? Ja. Es ist besser, als sich in irgendeine Illusion zu versteigen. Versuch dir nochmal telefonisch zu erreichen. Vielleicht hat sogar dein Vater recht, dass es gar nicht gut ist, wenn du da hinfährst, nicht, dass es da eine Eskalation gibt. Und sag ihm, dass Schluss ist, unter den Bedingungen wirst du nicht mit ihm zusammen sein und tschüss. Aber würdest du ihn dann rausschmeißen oder warten, bis er einfach weg ist? Ja, ich meine, wir reden jetzt von 3-4 Tagen noch, ne? Ja. Samstag, ne, sagst du? Samstagmorgens, ja. Ja, das kann ich, entscheide du das so nach deinem Gefühl. Letztendlich ist es wurscht. Du, wenn du bei deinen Eltern noch die 3-4 Tage bleiben kannst, dann bleib da und dann ist es auch gut. Ja. Schade. Ja, vor allem, ich hätte schon früher auf Warnsignale eigentlich gehen müssen, weil es gab schon immer mal so amerikanische Ex-Freundinnen von ihm, die mir immer mal wieder geschrieben haben, dass er angeblich ihnen schreibt, wie sehr er sie doch liebt, obwohl er mit mir zusammen ist. Mhm. Also wahrscheinlich stimmt das jetzt letztendlich doch, was ich ihm geglaubt habe, dass es nicht stimmt. Ja. Also, Niki, aber freu dich, dass dein Kind gesund ist. Ja. Das ist wichtig. Das stimmt. Und versuch das noch, bevor der weg ist, zu regeln, damit du dann für dich auch so einen Neuanfang machen kannst und dein Leben dementsprechend organisierst auch. Ja. Ja, alles Liebe wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Gerne. Tschüss, Niki. Ciao. So, ihr Lieben, diese Woche ist Thementag. Wieder, natürlich, wie immer, in der Woche. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema extreme Essgewohnheiten. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich ja zum Beispiel nur von Süßigkeiten oder Cola ernähren. Oder die Veganer oder Frutarier sind. Oder die ausschließlich Fleisch essen, gibt's ja auch. Oder die Angst vor Lebensmitteln haben. Oder die bizarre Essgewohnheiten haben, zum Beispiel die gerne Honig mit Leberwurst oder solche komischen, eher für uns normale Menschen perversen Angewohnheiten haben. Also extreme Essgewohnheiten, wenn ihr mir da etwas von euch erzählen wollt, sehr gerne, meldet euch jetzt schon mal per Mail, domian@wdr.de oder dann Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gerne auch vor und während der Sendung. Extreme Essgewohnheiten, heute freie Themennacht. Und weiter geht es mit Thomas und Thomas ist 27. Guten Morgen, Thomas. Hi Domian. Hallo Thomas, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Magersucht. Bist du betroffen? Ich bin magersüchtig, ja. Seit 2003 hat es angefangen bei mir. Wie groß und wie schwer bist du? Ich bin ungefähr 1,75 groß und habe Ende letzten Jahres, da war es am niedrigsten, knapp 40 Kilo gewogen. Oha. Und jetzt sind es ja knapp 50 wieder ungefähr. Hm. Seit 2003. Ja. Da war ich dann bei der Bundeswehr und da hat dann meine erste Freundin hat mich damals eben verlassen und ich war halt schon immer schüchtern und ja. Mhm. Du bist magersüchtig, du bist nicht bulimisch erkrankt. Das war eine ganz kurze Phase, aber nee, also. Also du isst extrem wenig. Ja. Du erbrichst es nicht. Nee. Nein. Also ich esse zum Teil dann tagelang gar nichts. Mhm. Und wenn, dann vielleicht nur ganz, ganz wenig. Also. Zum Beispiel heute, also der vergangene Tag. Was hast du da so zu dir genommen? Da habe ich jetzt auch relativ wenig gegessen, also nur ein Käsebrot, ehrlich gesagt. Mhm. Hast du denn Hunger? Ich habe eigentlich schon Hunger, aber ich trinke dann relativ viel und dann, ja. Ja. Wie kam das, dass du von 40, was ja schon sehr wenig ist, von 40 Kilo, extrem wenig, dass du dann wieder 10 Kilo zugenommen hast in den letzten 4 Wochen. Wie kam das? Also ich war Ende letzten Jahres, also ja, Ende September, Anfang Oktober in eine Klinik geben. Ah. Also ich war schon dreimal in einer Klinik, 2007, ja. 2009 und eben letztes Jahr. Und von wann bis wann? 2007 war es nur eine Woche, da habe ich abgebrochen. Nee, ich meine jetzt im letzten Jahr. Im letzten Jahr, da war ich Ende September bis Mitte Oktober, knapp drei Wochen. Okay, aber du hast gerade gesagt, dass du am Ende des letzten Jahres nur 40 Kilo gewogen hast. Oder ja, weil, ja, also es ging eigentlich dann seit der Klinik letztes Jahr eigentlich bergauf, also mit dem Gewicht. Aber Ende letztes Jahr, so 40, 45 waren es da. Ja. Ja, jetzt war ja meine Frage, wie kommt das, dass du jetzt 50 wiegst? Knapp 50, also ich habe jetzt in letzter Zeit dann wieder zugenommen, weil irgendwie habe ich auch gemerkt, kräftemäßig und so, also es ging gar nichts mehr. Ich war auch zum Teil so ab 3 Uhr Nachmittag liege ich dann im Bett, weil ich nicht mehr kann, ich bin schwach und lege mich dann hin und mache halt gar nichts mehr, weil ja, ich bin auch antriebslos, lustlos, ich habe mich auch zurückgezogen zum Teil. Das heißt, du gehst auch keinem Beruf nach? Ich bekomme im Moment Hartz IV, ja. Weil ich auch arbeitsunfähig bin wegen dem Gewicht. Also. Was hast denn du vorher beruflich gemacht? Ich habe Holzmechaniker gelernt. Holzmechaniker? Holzmechaniker, ja. Das heißt, das ist ein Beruf, wo man auch zupacken muss, ne? Oder? Eigentlich schon. Also ja. Ich habe. Aber die Kraft hast du nicht mehr? Nee, das geht gar nicht mehr. Also ich habe früher, wie ich meine Ausbildung gemacht habe, da waren so 70 Kilo ungefähr. Nun sagst du, dass du dreimal in der Klinik warst, insgesamt. Ja. Heißt das für mich jetzt, dass diese Klinikaufenthalte eigentlich alle nichts genutzt haben? Eigentlich die erste überhaupt nicht und die letzte eigentlich, die war eigentlich schon besser. Ich tue mich halt auch schwer mit so Klinikaufenthalten. Also. Wie erklärst du dir das, dass das nichts bringt? Ich bin vielleicht nicht der Typ für so Klinikaufenthalte. Im Endeffekt ist es vielleicht schon hilfreich, aber oder hast du das Gefühl, dass da Menschen sind, die dich nicht wirklich verstehen? Zum Teil auch, ja, das stimmt. Also. Und demzufolge können diese Menschen dich auch nicht erreichen und etwas bewirken. Ja. Und dann kapselt man sich ab und kann man sich auch nicht drauf einlassen irgendwie, also. Wie lebst denn du sonst so, Thomas? 27 Jahre alt, hast du eine Freundin? Nee, also seitdem auch nicht mehr, nee. Also weil ich, also, ich gehe auch nicht mehr weg, irgendwie Freunde treffen, seitdem nichts mehr, also. Hast du noch Eltern? Ich bin letztes Jahr im Mai bin ich ausgezogen, also ich wohne jetzt allein. Und ja, also in der Wohnung eigentlich. Mein Vermieter, der ist auch super nett und hast du denn noch Kontakt zu deinen Eltern? Ja. Ja. Also in der Zeit dann, wo es halt so ziemlich schwer war mit der Magersucht, haben wir uns eigentlich ziemlich zerstritten gehabt, vor allem mit meinem Vater und das hat sich jetzt eigentlich auch gut gebessert eigentlich. Aber im Klartext heißt das, dass du eigentlich ein ziemlich einsamer junger Mann bist. Ja, schon. Also ich wünsche mir auch mal wieder jemanden kennenzulernen irgendwie, aber wie gesagt, ich gehe halt auch nicht weg und dann. Wie lange liegt das jetzt zurück mit der letzten Freundin? 2003. Das war definitiv dann auch die letzte Freundin. Ja. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja. 2003. Ich möchte schon wieder jemanden kennenlernen. Und wie lange arbeitest du jetzt nicht mehr in deinem Beruf? Ich habe die Ausbildung gemacht damals, bin nicht übernommen worden und war dann auch arbeitslos. Und dann bin ich eben zur Bundeswehr gegangen. Also ich habe meine Ausbildung 2002 abgeschlossen und bin dann direkt zur Bundeswehr. Achso, du hast noch nie in deinem Beruf richtig gearbeitet? Ich habe nur die Ausbildung gemacht. Nur die Ausbildung? Genau, ja. Das heißt, das ganze letzte Jahrzehnt hat sich dann so ergeben und da ist nicht viel passiert. Ich war dann eben bei der Bundeswehr und war dann nach der Bundeswehr arbeitslos. Ja. Wie lange warst du bei der Bundeswehr? Nur die 9 Monate. Thomas, wie denkst du denn für dich, wie das weitergehen soll? Du musst doch für dich, denkst du über die Zukunft deines Lebens nach? Ja, ich weiß schon, dass ich was ändern muss und zunehmen muss und ich habe jetzt auch einen kleinen Neffen und da merke ich halt auch, also wenn ich den immer sehe und wie er halt rumtollt und ja, da lacht mein Herz dann gleich und immer und dann denke ich, was mache ich nur für einen Mist und was tue ich mir selber an und es ist halt nur schwer irgendwie. Ich weiß schon, dass ich was ändern muss, aber wie gesagt, hast du denn, irgendwie nicht. Hast du denn auch schon mal eine ambulante Therapie gemacht? Ich war nur bisher stationär, nee. Ja, denn ich denke gerade, wenn dir das mit den Kliniken bisher nichts gebracht hat, dann sollte man dich auch nicht dazu zwingen. Das Wichtigste, das Allerwichtigste von allen, neben allen Überlegungen, Klinik und Therapie und so, bist du. Dass du für dich die Entscheidung triffst, ich muss wirklich in meinem Leben was ändern. Das ist immer bei diesen, gerade bei allen Süchten, genauso bei den Essstörungserkrankungen, hängt 50-80% ab von der Person, dass die Person sagt, ich will. Denn du hast ja jetzt schon, Mensch, du bist bald 30, du hast denn dieses ganze Jahrzehnt zwischen 20 und 30 ist weg. Ist völlig verschwendet. Das heißt, du gehst ja auch sehr, sehr großzügig mit deiner Lebenszeit um, sage ich mal so. Ja, ich habe eben dann 2004 habe ich dann angefangen im also ich habe nur Hauptschulabschluss mit Quali gemacht und wollte dann eben das Abi nachholen. Ja, und das wären halt 5 Jahre gewesen. Und die ersten 2 Jahre eigentlich, da habe ich nur Einser und Zweier gehabt. Also ich habe halt nur gelernt, wirklich nur noch Tag und Nacht nur gelernt. Und im dritten Jahr, dann hat es halt angefangen, ja, dann war es mal eine 3, eine 4. Und das war für mich eine Katastrophe dann und habe mich dann so reingesteigert und ich habe eben dann das Abi nicht geschafft. Ich habe jetzt mittlere Reife eben dann. Also, das heißt, du bist jemand, der auch ehrgeizig ist und der auch etwas schaffen kann, wenn er will. Das höre ich jetzt an der Geschichte. Ja, ich war schon immer eigentlich ehrgeizig und. Somit solltest du dir ein Ziel, ein erreichbares, ein realistisch erreichbares Ziel für die nächste Zeit setzen. Also zum Beispiel, was das Alltagsleben anbelangt, wäre ja ein tolles Ziel, wenn du dein Abitur jetzt nachmachen könntest. Wäre toll, oder? Ja, schon. Ja. So, parallel dazu würde ich dir dringend raten, dir einen ambulanten Therapeuten zu suchen. Aber auch jemanden, mit dem du kannst und den du respektierst, sonst gibt das nichts. Stimmt. Zu dem du jede Woche einmal hingehst. Aber ich sag's nochmal, die wichtigste Gestalt in diesem ganzen Spiel bist du. Wenn du zu nachlässig bist, schaffst du das nicht. Ich bin auch letztes Jahr dreimal dann auch kreislaufmäßig zusammengebrochen in der Wohnung. Ja. Also klar, das verstehe ich schon. Gott sei Dank, also ist nicht viel passiert. Also setz dich jetzt. Hätte ja auch zeigen können, dass ich irgendwie ja, umkippe und es merkt keiner und ich liege in der Wohnung. Ne? Ja, und dass du stirbst. Ja. So abwegig ist das nicht. Bestimmt. Du hast Freude an deinem kleinen Neffen. Vielleicht hast du Freude, auch irgendwann selbst ein Kind zu haben. Sehr schön, ja. Das sind alles Ziele, alles Träume, die man haben kann. Und das ist auch gut so, auf die man hinleben kann. Packen wir es an. Du hast ja auch vorhin gesagt, du bist eben keine Kugelsendung, aber vielleicht hört ja jetzt doch jemand zu irgendwie und vielleicht meldet sich ja jemand und keine Ahnung, das wäre schon recht schön vielleicht, wenn sich jemand melden würde und ihr das weiterleiten könntet vielleicht. Das machen wir. Das wäre lieb, ja. Darüber hinaus möchte ich aber auch sehr gerne, dass du noch mit meinem Psychologen, mit dem Inga, nochmal sprichst. Das finde ich sehr wichtig, dass er dir so ein paar Tipps noch für die ambulante Therapie geben kann. Da habe ich auch letztes Jahr in der Klinik, wo ich war, da war eben auch so eine Sozialtherapeutin und die hat mir auch damals schon Adressen gegeben, aber ich habe mich da bis jetzt noch nicht eben gemeldet. Gut, dann kriegst du von uns auch nochmal was und dann musst du, dann bist du am Zug, was ich gerade sagte, dann musst du handeln. Für dich und für dein Leben, für deine Zukunft. Sonst hast du alles verloren. sonst erreichst du nichts. Und das ist eine schlimme Alternative. Ja. Noch kannst du es und nutze die Chance. Pack die Chance beim Schopfe. So, Thomas, jetzt legst du auf und Inga heißt mein Psychologe, der ruft dich gleich an. Okay, Domian, könnte ich vielleicht auch noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann sagst du dem Inga die Anschrift. Alles klar, alles Gute. Tschüss. Gute Nacht, tschüss. Gute Nacht. So, hier ist Hakan und Hakan ist 18. Guten Morgen. Hi, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Hakan. Um was geht's bei dir? Hi, einen Augenblick bitte. Also, und zwar geht's um mein Leben, beziehungsweise um meine Privatsphäre. Genau, ich hab's nicht verstanden. Es geht um was? Also, es geht um mein Leben, beziehungsweise um meine Privatsphäre. Dein Leben und deine Privatsphäre. Du klingst so komisch gerade, so ganz nah am. Was hast du gemacht? Wie? Na, sprich mal weiter. Achso, ja, und zwar, ich bin Türke und komme aus einer muslimischen Familie. Mhm. Und mein Problem ist jetzt, dass ich eine andere Zuneigung habe als normal. Was heißt das? Also ich bin sozusagen bisexuell. Ja. Ja, aber das Problem ist jetzt, der Islam. Ja. Ist ja ein Hindernis sozusagen. Und die Sache ist jetzt, ich kann mich schon nicht outen, weil meine Eltern ja streng religiös sind. Mhm. Und ja. Hast du denn schon sexuelle Erfahrungen mit Männern oder mit Jungs gesammelt? Etwas, ich sag nur so, soll ich offen reden? Wenn wir reden, müssen wir offen reden, sonst bringt's nichts. Ja, genau, also küssen, blasen, sowas schon, aber so richtigen Geschlechtsverkehr hatte ich bis jetzt nicht. Ja, warst aber schon mal heimlich in einen Jungen verliebt. Ja, also ich hatte auch schon eine Beziehung, das war für mich kein Problem, ehrlich gesagt, aber ja. Die Sache ist, wie soll es jetzt weitergehen? Wer weiß das denn? Also es weiß meine beste Freundin und ansonsten noch sehr, sehr gute Freunde von mir und das war es eigentlich auch. Mhm. Aus meiner Verwandtschaft weiß das niemand und das ja, soll auch so bleiben. Ja, klar. Wie groß ist deine Familie, also deine enge Familie, wie viele Geschwister hast du? Also ich habe 3 weitere Geschwister. Jungs? Eine ältere. Ich bin der Jüngste. Ja, ältere, sind das Jungs oder sind das Mädchen? Ich habe einen älteren Bruder und 2 ältere Schwestern. Mhm. Ja, so halt. Und ich kann es niemandem erzählen, außer meiner besten Freundin. Und ich verstehe. Ich bin fast jeden Tag mit ihr unterwegs und ich lasse halt meinen Gefühlen freien Lauf, wenn ich mit ihr bin. Aber wenn ich mit Freunden bin, die nicht das von mir wissen, dann muss ich mich automatisch auch verstellen, was ich ja von mir aus eigentlich will. Das heißt? Ich bin ja nicht so. Das heißt, du lebst immer in Angst, dass das irgendwie auffliegt. Genau, und mein Problem ist jetzt, welchen Weg soll ich für mich jetzt entscheiden? Soll ich den Weg entscheiden, den meine Familie von mir verlangt? Mhm. Oder den Weg, den ich, beziehungsweise die meine Gefühle wollen? Mensch, Hakan. Das ist natürlich, ja. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, in dem du da steckst. Das glaube ich schon. Genau. Ein fast nicht lösbares Problem für dich im ersten Moment. Weil es ist so, dass deine Familie ganz rigoros gegen Schwule und Homosexualität ist. Genau. Gar kein Thema. Das ist auch nicht ansatzweise, dass die das tolerieren würden. Überhaupt nicht. Ja. Hm. Was macht, würde deine Familie mit dir machen, wenn du sagen würdest, hier, ich bin schwul oder bisexuell? Also, ich rechne mal mit dem Schlimmsten und ich denke mal, dass ich dann abgewiesen werde. Beziehungsweise, dass meine Eltern mich nicht mehr als Sohn anerkennen. Mhm. Das wäre mein schlimmster Gedanke. Hättest du Angst auch vor körperlicher Gewalt aus der Familie? Nee, da, über sowas hätte ich gar keine Angst, weil meine Eltern sind nicht so. Mhm. Aber die würden dich wahrscheinlich dann verstoßen. Genau. Ausstoßen. Mhm. Ja. Bist du noch Schüler? Nein, ich habe die Schule vor 2 Jahren schon beendet. Also ich habe meinen Abschluss und so alles schon gemacht. Ja, und hast du einen Job oder lernst du was? Nee, ich bin gerade auf einer Berufsschule. Ach so. Über Bankenversicherung. Mhm. Hakan, ja. Also ich sage dir ganz klar, was ich meine. Ich sage dir, dass du dich nicht deiner Familie unterordnen sollst, sondern dass du das tun musst, was du bist und was dein Herz sagt. Ich weiß aber auch, was ich da sage. Ich weiß, was das für ein Drama bedeutet für dich oder für euch, die ihr in einer solchen Situation seid. Ich weiß es. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist ein Leben in einer schrecklichen Lüge. Dass du irgendwann mit einer Frau zusammen bist, die du gar nicht liebst. Du bist heimlich in Männer verliebt, hast heimlich Sex mit Männern und das ist doch alles schrecklich. Ja, das denke ich auch. Aber die andere Sache ist, mein Kopf dreht durch, weil wenn ich den Weg gehe, was meine Gefühle sagen, da, wenn ich in dieser Szene drinnen bin, ich merke, dass ich mehr Probleme in meinem Leben kriege. Das habe ich voll oft bemerkt. Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Ich verstehe es völlig. Ja, ich war ja auch mittendrin in der Szene, aber meine Probleme haben sich immer vermehrt und es wurden immer mehr und mehr. Und seitdem an, wo ich dann aus der Szene wieder rausgegangen bin und meine Normalität wieder ausgelebt habe, da wurden meine Probleme wieder weniger. Das verwirrt mich jetzt auch irgendwie, verstehst du? Ich würde ja an deiner Stelle auch noch nicht jetzt dieses große Outing machen, also nicht groß überall erzählen, was mit dir los ist. Das würde ich auch erstmal behalten. Nee, behalt das erstmal schön für dich. Aber was gut wäre, dass du für dich zumindest für dich ganz im Stillen eine Entscheidung triffst, welchen Weg du gehst. Und dann musst du sehen, wie das in den nächsten Jahren sich entwickelt, dass du den Weg gehen kannst. Wenn du weg bist von zu Hause, bist du schon etwas freier, wenn du eine eigene Wohnung hast irgendwann und dich etwas losgelöst hast von den Eltern. Ja, genau. Dass du es so Schritt für Schritt machst. Aber geh nicht in ein Leben der Lüge. Das ist nicht gut für dich. Ja, das denke ich auch, weil ich will zu keiner Frau sagen, ja, ich liebe dich, obwohl das nicht die Wahrheit entspricht. Ja, genau. Verstehst du? Das ist auch Quatsch für mich, weil ich will sein Leben nicht führen. Also sind wir uns einig, ne? Ja, genau. Und was kann denn die Frau dafür, verstehst du? Ich kann die auch nicht dafür bestrafen. Nein. Also wir beide sind uns so von der Richtung her einig. Genau, das denke ich auch. Du musst es jetzt nur sehen, wie du das geschickt in deinem Leben jetzt auch, wie das dann so durchsetzt. Mach es vorsichtig, damit dir kein Schaden entsteht. Aber innerlich muss dir klar sein, ich mache das, was ich möchte, was mein Herz mir sagt. Ja, aber ich bin so ein Mensch, ich kann für mich nicht alleine entscheiden, weißt du? Ich denke, ein Teil von meinem Ich gehört auch meiner Familie, weil die haben mich bis zu diesem Alter erzogen. Verstehst du? Finde ich ehrenwert, dass du es so sagst. Aber wiederum darf deine Familie nicht über dein Glück entscheiden. Ja, da hast du auch wiederum recht. Aber ich kann es irgendwie, ich weiß wirklich nicht. Wir werden natürlich jetzt auch keine Lösung finden, so schnell hier in dem Gespräch. Ja, genau. Ich habe dir einfach nur mal so von meiner Seite aus die Richtung gesagt. Du wirst jetzt noch tausendmal darüber nachdenken und viele Gespräche vielleicht auch mit deiner Freundin führen. Aber so von meiner Seite aus habe ich es dir gesagt und ich wünsche dir von Herzen viel Glück, dass du so diesen Weg gehen kannst. Ja, ich danke dir. Lieber Hakan, alles Gute von Herzen. Ich habe eine Frage. Ja? Domin, kriegst du vielleicht ein Autogramm? Gerne, dann rufen wir dich nochmal an und notieren uns deine Anschrift gleich. Okay, gerne. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, hier ist Elke. Elke ist 70. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elke. Um was geht's bei dir? Ach, jetzt zurzeit fühle ich mich richtig gut. Mhm. Ich habe ja schon 4 Seiten geschrieben, was ich alles dir sagen wollte. Und was ist denn das Thema? Vor Jahren, als mein Mann noch lebte, da habe ich dann immer früh zum Frühstück erzählt, was ich gehört habe von dir, interessante Themen. Mhm. Und haben uns dann jedes Mal gestritten. Mhm. Und dann sagt er mal, da war er eifersüchtig auf dich, dass ich dich gehört habe. Mhm. Und dann habe ich mal am Tisch gesessen hier sonntags und habe ein paar Seiten geschrieben. Da hat er dann auch ganz, da sagt er hier, musst du mal einladen, muss er mal herkommen. So, naja, das war jetzt bloß erstmal. Mhm. Und ja, jetzt fühle ich mich ganz locker und ganz gelächelt wieder und gelacht. Und früh ist es die letzten Monate schon. Ja. Ganz, geht mir das ganz, ganz elend. Eine Leere, vollkommene Leere, Lustlosigkeit, die hält eigentlich den ganzen Tag an. Bis, das geht so bis um 10, 11, dann wird man es erstmal ein bisschen normal wieder. Ja. Kein Elan. Und auch die letzten Tage hatte ich mir immer vorgenommen, heute Abend beim Suizid. Oh. Habe ich Tabletten mir schon im Sommer gekauft. Schlaftabletten. Wie erklärt? Ich bin manchmal nur mit dem Auto nach in die Stadt gefahren, nur wegen diesen dämlichen Tabletten. Und die hast du zu Hause liegen? Die habe ich zu Hause, das sind aber, das sind eben viele. Mhm. Hast du? Viele, und davor graut mir, das klingt alles so blöd. Wie lebst du im Moment? Du lebst alleine? Ja, jetzt lebe ich alleine und im Hause sind die Schwiegereltern. Die Schwiegereltern? Die Schwiegereltern, mein Mann ist vor dreieinhalb Jahren, hat er Suizid begangen. Ja, deine Schwiegereltern leben noch? Ja, mein Mann war 10 Jahre jünger. Ach so. Hm. Ja. Ach, dein Mann hat sich das Leben genommen? Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Stranguliert. Und hast du ihn gefunden? Nein, der Schwiegervater hat ihn gefunden. Weißt du, warum er sich das Leben genommen hat? Ja. Ganz genau, ich bin der Einzige eigentlich, die das weiß. Das wissen seine Eltern nicht, weil sie sich nicht dafür interessiert haben, obwohl ich mit ihnen sprechen wollte. Warum hat er sich denn das Leben genommen? Depressionen durch erstmal Arbeitslosigkeit und dann hat er dann im Jahr, das Wort ging dann 2 Jahre, im Jahr dreimal ungefähr eine kleine Arbeit bekommen, immer von 2, 3 Monaten, und das war aber eine ganz andere, die mir überhaupt nicht zugesagt hatte. Hm. Und da konnte er nicht schlafen, wenn er früh um 4 Uhr raus musste, ab halb eins konnte er nicht mehr schlafen. Das war ja auch so. Also war die Arbeitssituation ein ausschlaggebender Punkt. Ja, und dann zu Hause hier, ein großes Grundstück. Das habe ich jetzt alleine geerbt mit meiner Tochter, die von diesem Mann ist. 2400 Quadratmeter. Hm. Wie? Das belastet mich. Es belastet dich, dieses Grundstück. Weil das so anstrengend ist. Wohnen, habe ich das richtig verstanden, in dem Haus, wo du wohnst, auch die Schwiegereltern? Ja, das hat mein Mann umgebaut in 80 Jahren. Da bin ich dann hergezogen. Ich war damals Anfang 40, da hatten wir noch ein Kind. Hm. Zusammen. Wohnen die Schwiegereltern in dem Haus? Die wohnen in dem Haus. Genau. Und du hast eine Tochter? Ja, die ist aber nicht, die ist 27, die ist studiert in einer anderen Stadt. Hast du denn ein enges Verhältnis, auch wenn sie in einer Stadt wohnt? Das hatten wir eigentlich. Ich bin eigentlich schon seit 10 Jahren, so genau vor dem 60. Geburtstag, bin ich schon ganz schön depressiv. Und also das Verhältnis ist jetzt heute nicht mehr so gut zur Tochter? Nee, seit der Mann sich, das mit dem Mann passiert war, ist es nicht mehr so. Und da habe ich vorher, kurz nachdem es passiert war, noch eine wunderschöne Karte gekriegt von ihr. Ja. Da waren wir dann verreist und hat, soll ich mal vorlesen, was sie geschrieben hat? Nee, lass mal, sonst kommen. Da hat sie nur geschrieben, ich bin immer gut zu ihr gewesen. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu den Schwiegereltern? Das war noch nie gut, das war auch mit dem Mann nicht gut. Ah, verstehe. Das heißt, ein cholerischer Vater. Als dein Mann sich das Leben genommen hat, war das für dich ein ganz, ganz schlimmer Schock? Zu der Zeit nicht ganz so. Das hat sich jetzt die Jahre so ein bisschen verstärkt. Mhm. Aber mit den Kindern, das tut mir noch auch ganz schön weh. Ich habe ja da noch 3 andere, aber die sind ja von dem Mann. Ach so. Mhm. Diese anderen Kinder hast du auch keinen guten Kontakt zu? Oh ja, schon, aber das ist jetzt mit der einen, die war das ganze Jahr krank. Ja. Hat auch seelisch was gehabt und. Naja, aber so im Großen und Ganzen hört sich das schon so an, als würdest du da in dem Haus, auf deinem großen Grundstück, sehr einsam und traurig leben. Ja, natürlich. obwohl mir mein Sohn hier mithilft. Mein Sohn hilft oft, der wohnt 40 Kilometer entfernt. Er kommt oft her. Du hast ja auch viel Fläche, viel Schnee und. Ja, aber so körperlich geht es dir gut. Ach, körperlich geht mir's gut. Aber seelisch ist es sehr traurig und sehr finster. Du hast keinen Lebensmut. Da kommt dann immer in der Nacht, kommt der. Ich habe jetzt vorige Woche jeden Tag geguckt und zwei Wochen lang jeden Tag, da warte ich hier, bis es um eins wird, dass ich dich da hören kann. Und da habe ich mir, da kommen Gedanken wieder von meiner Reise machen und das machen. Und am nächsten Morgen, also, da liege ich im Bett bis. Also du könntest du eine Reise machen. Ich könnte auch finanziell eine machen. Habe ich ja sonst alles immer mal mitgemacht, den Tagesreisen. Was spricht denn dagegen, es einfach mal anzugehen? Es mal zu buchen und zu sagen, okay, komm, jetzt gebe ich mir mal einen Tritt und jetzt mache ich es mal. Was spricht dagegen? Da ist die Lust ist am Tage weg. Vielleicht. Der Elan ist weg. Vielleicht, Elke, in dem Moment, wo du dann in einem Zug, im Flugzeug oder in der Bahn sitzt, und vielleicht mit anderen Leuten zusammen bist, vielleicht kommt die Lust dann. Und ist die Lust dann da? Ich weiß nicht. Ich habe ja einen Freund, der wohnt auch hier 500 Kilometer entfernt. Ach, du hast sogar einen Freund? Einen Partner? Also Naja, wir telefonieren nur. Ja. Oder voriges Jahr war ich im Krankenhaus in seiner Nähe. Auch in so einer psychiatrischen Klinik. Ihr wohnt 500 Kilometer auseinander? Ja. Könntest du ihn nicht mal besuchen fahren? Naja, das ging nicht. Das geht nicht. Ich war dort unten in seiner Nähe im Krankenhaus und hat er mich jeden Mittwoch und jeden Sonntag besucht. Das war das, was wir voriges Jahr wo wir uns getroffen haben immer. Und sonst habt ihr euch noch nicht oft getroffen im Leben? Nee, viel nicht. Nee, vor 2,5 Jahren haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns vielleicht wo habt ihr euch kennengelernt? Auch in Bayern. Also persönlich habt ihr euch kennengelernt? Ja, ohne. Bist du in einer psychiatrischen oder psychologischen Behandlung im Moment? Arznei bekomme ich ja. Ich bekomme Arznei und vorige Woche war ich erst wieder beim Arzt und der sagt, wenn er zaubern könnte, würde er mich gesund machen und. Was ist denn das für ein Arzt? Ist das ein Psychiater? Psychiater nennt er sich. Ja. Nervenarzt. Er sagt, das ist das Umfeld bei mir. Ich sehne mich nach Zuwendung und Anerkennung. Ja, aber wenn man dann immer zu Hause sitzt, passiert natürlich auch nichts. Da muss man ja schon irgendwas unternehmen. Wohnst du in einem Dorf oder in einer Stadt? In einem Dorf, am Ende des Dorfes. Ja. Und die gute Bekannte, die ich hatte, wo ich davor schon immer hin bin, so 10 Kilometer entfernt, lebt auch nicht mehr. Also, es muss etwas geschehen. Und zuallererst finde ich, müssen wir die Schlaftabletten nehmen und alle ins Klo schütten. Das ist die erste Aktion, Elke. Und dann muss ein Plan gemacht werden für die nächste Zeit. Damit du, wenn du nachts schon mal so Ideen hast für Lebensenergie und Lebensfreude, dass man das rüber rettet in den Tag. Das ist jetzt der Kunstgriff. Das ist eine vollkommene Lehre. Das war sonst noch nie so die Jahre, wo der Mann da war. Vielleicht bist du auch nicht in so ganz richtiger Behandlung bei dem Arzt. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Also, ich schlage vor, die Sendung ist gleich rum, dass wir dich nach der Sendung nochmal anrufen und dann wird beraten, ob das die richtige ärztliche Betreuung ist. Dann muss überlegt werden, dass du doch mal gezielt eine kleine Reise angehst. Es muss ja nicht gleich ein paar Wochen sein. Wenn es mal ein paar Tage sind, vielleicht eine Städtereise. Damit du mal rauskommst. Die vielen Hobbys, die ich hatte, sind alle weniger geworden. Liebe Elke, jetzt muss ich Schluss machen. Hier, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay? Ja. Alles Liebe und bis gleich. Danke sehr. Tschüss. Dann kann ich jetzt auch erstmal draufdrücken hier bei mir? Genau, du legst einfach auf, genau. Ja. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit der freien Themennacht und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dann.